Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer. Dieser Podcast ist so wundervoll, weil ich ihn mit zwei ganz wundervollen Menschen gestalten darf, mit Dominik und Jürgen. Dominik und Jürgen sehen mich heute raus. Beginnt die heutige Folge von A mit 10 Hinweisen auf eine interessante Person, die nicht mehr unter uns weilt. Heute geschrieben, erdacht und vorgebracht von Jürgen. Also wenn ich ein Herz hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich komplett gerührt und sprachlos, aber so lese ich einfach meinen ersten Hinweis vor. Ein Hinweis noch, ich bin echt enttäuscht, wenn ihr es nicht spätestens beim vierten Hinweis erraten habt. Adolf Hitler. Erstens, der lebt doch noch. Erstens, mein Name ist Adolf Hitler. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Als Kind wurde ich wegen meiner Akne und meines Übergewichts oft gehänselt. Adolf Hitler. Dieter Krebs. Ich glaube, der wurde später viel gehänselt, oder? Du, Christian Ziege. Einfach mitten ins Blaue hinein. Aber Dieter Krebs ist auch gut, den schreibe ich mir mal auf die Liste. Ja. Dann könnte man auch mal recherchieren. Ja. Und vor allem, bis du ihn geschrieben hast, habe ich es dann eh wieder vergessen, dass ich das mal erwähnt habe. Genau. Also geht es mir zumindest, aber bei dir habe ich das Gefühl, du merkst dir sowas am Ende auch noch. Ich merke mir immer die falschen Sachen. Ich merke mir manche Dinge, die aus irgendwelchen Gesprächen mir hängen geblieben sind, noch Jahre später. Dafür merke ich mir manchmal Namen von Leuten, mit denen ich mich jetzt schon x-mal unterhalten habe, einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Du kannst mir überhaupt nachtragend. Kann mir überhaupt nicht passieren, nee, sowas. Ich merke mir einfach beides nicht. Aber nicht negative Sachen deswegen unbedingt. Ah, oh, okay. Zweitens. Obwohl ich seit fast 50 Jahren tot bin, hat mein Instagram-Account über 400.000 Follower. Adolf Hitler. Nee, der heißt doch Adolf Twitler und der ist auf der anderen Plattform. Warte mal, wer könnte denn da aktiv sein? Oder, also im Sinne von aktiv. Ja, also entweder das sind laute Sprüche, die immer wieder rausgehauen werden, so Loriot-mäßig, den hatten wir ja aber auch schon mal. Oder das würde aber mich nicht davon abhalten, ihn nochmal zu machen, weil ich es vergessen habe. Ist es Viktor von Bülow? Nein. Oh. Das wäre jetzt lustig. Ja. Aber sonst trifft es auch jetzt ziemlich viele Leute zu, gefühlt. Grenzen wir das Ganze mal ein bisschen ein. Ja. Wie in meinem Testament verfügt, versoffen nach meinem Tod 200 Freunde auf einer Party meine Bargeldhinterlassenschaften von $1,500. Wie geil. Wie viel waren es? $1,500 und 200 Freunde. Also ist nicht so die wahnsinnige Riesenmenge. Ich hab aufgepasst und ich hab's mir gemerkt. Geil. Ich bin stolz auf dich. Das ist nicht viel eigentlich, wenn man überlegt. Gut, auf der anderen Seite, wenn es nur Bargeld ist, für mich wäre jetzt interessant, ist es alles, was er hinterlassen hat finanziell oder wirklich nur halt, was irgendwie bargeldmäßig rumlag? Ganz im Ernst, ich finde es tatsächlich gerade viel, viel witziger, einfach auf jeden Hinweis jetzt dann doch zu hinterfragen, wie geil das wäre, wenn die Antwort tatsächlich Adolf Hitler wäre. Oh Gott. Wenn er noch 1.500 Euro übrig gehabt hätte oder Mark und 200 seine besten Freunde noch gesoffen hätten. Na dann, prima. Ich glaube, 200 seiner besten Freunde, die hatten es dann auch nicht mehr so arg lange. Naja, dann denkt ihr doch mal, halt mal den Gedanken und hör mir bei Hinweis Nummer 4 zu. Auf dem Karneval in Rio versuchte ich mal, meine Drogensucht loszuwerden. Mit eher so mittelmäßigem Erfolg. Adolf Hitler. Ist das eine doofe Idee? Oh. Ich sehe schon, das wird noch viel Spaß bereiten. Wir machen also so in den Zug beim Karneval. So kriege ich wenigstens meine 10 Hinweise los, ohne dass jemand es errät, glaube ich. Ja, aber das ist ja mal echt. Also gut, vielleicht kannst du ja andersrum sagen, naja, dann ist halt die ganze Zeit auf Alk oder so, ne? Also. Fünftens. Meine beste Freundin und manchmal Geliebte bestreitet in ihrer Biografie, dass ich an einer Heroinüberdosis gestorben sei. Sie hält einen unglücklichen Sturz für viel wahrscheinlicher. Philipp, bitte lass mich nicht hängen. Ja? Mit was? Ach komm. Nee, wollen wir das nicht gemeinsam durchziehen? Adolf Hitler? Ach so, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich es auch kapiert. Das ist lustig, weil. Ich weiß es nicht. Also irgendwie das mit dem Koks hat er vielleicht, sollte er es hingekriegt haben, irgendwie wurde es danach erscheint es nicht besser. Ja. Wobei Adolf Hitler war mehr so auf Mescalin, glaube ich, so ein Zeug, ne? Die haben sich ganz schön wild was eingeworfen damals. Wo sind wir denn? Sechstens. Laut Rolling Stone aus dem Jahr 2004 bin ich der 46. großartigste Künstler aller Zeiten. Dabei ging meine Musikkarriere im Grunde nur 4 Jahre. Moment, reden wir jetzt von Janis Joplin? Ja. Oh. Jetzt hast du dem Dominik hier den Gag komplett zerlegt. Ah. Ja gut, ihr habt bis Hinweis Nummer 6 gebraucht, aber das hätte man auch schon deutlich früher lösen können. Möchtet ihr noch mehr über Adolf Hitler erfahren? Ja, aber bitte. Ich bin mit 27 Jahren gestorben. Kommt noch. Aber erst kommt noch, weil ich auf vielen Fotos mit einer Flasche Southern Comfort abgelichtet wurde, fragte ich irgendwann mal bei der Firma an, ob ihnen das nicht ein bisschen Werbegeld wert sei. War es. Ich bekam $6,000. Okay. Einmalig? Einmalig, ja, glaube ich. Okay. Ja, die ist halt rumgerannt, immer mit der Flasche Schnaps in der Hand. War eigentlich gar keine dumme Idee, das dann zu monetarisieren. Ja gut, wobei 6.000 jetzt auch nicht die Welt ist, für den Starum, den sie hatte, ne? Nee, aber das ist vielleicht auch nicht die richtige Message, so selbst für einen Schnapshersteller. Auch das nicht, nee. Weil die, wenn mal nur auf Schnaps unterwegs war, dann war es ja irgendwie noch, dann war es ja okay, ja, dann war es ja quasi clean. Gott, oh Gott. Achtens, beim größten Auftritt meiner Karriere war ich betrunken, aufgedunsen und verbraucht. Meine Stimme brach auch andauernd weg. Vielleicht trägt auch deshalb meine Biografie den Untertitel »Ein wildes, kurzes Leben«. Ja, also Woodstock, ne? Klar. Die war irgendwie mitten in der Nacht erst dran und es wurde, glaube ich, dann noch mehrmals irgendwie nach hinten verschoben, weil die vorher so lange gebraucht haben. Und bis dahin war die einfach komplett fix und alle. Ja. Ich kann in Sachen Musiker nur nochmal wiederholen, das Beastie Boys Buch ist ungemein lesens- oder auch hörenswert, weil im Original sprechen es die verbleibenden 2 der Beastie Boys ein, plus lauter Stargäste aus der Szene, unter anderem, wer ist noch dabei? Ich glaube Snoop Dogg und LL Cool J, glaube ich. Guckt einfach nochmal selber nach. Das klingt sprechen ja viele fantastische Leute sprechen da was ein. Auch wie sie Sachen noch erlebt haben und so. Das ist echt super hörenswert. Und da erzählen sie auch von einem Gig. Gut, die hatten jetzt halt eher gekifft und Co., wo der eine irgendwie so eine Art Panikattacke hatte und dann mussten die halt raus auf die Bühne und er stand vorne und wusste nicht mehr, wie er spielt und so. Ich finde, die sind für den Unfug, den sie gemacht haben, erstaunlich reflektiert heutzutage damit, aber auch schon damals irgendwie ging das selten oder nur selten in so richtige Boshaftigkeit über. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ja. Ich habe mich jetzt auch echt gefragt, wie du die Kurve von Woodstock zu den Beastie Boy kriegst, aber okay, jetzt habe ich es irgendwie genau verstanden. Genau, halt dieses, ich bin drauf, ich muss auf die Bühne. Jetzt habe ich es verstanden. Neuntens, ich bin Mitglied im Club 27 in der Rock'n'Roll Hall of Fame und seit 2013 auch mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame. Was, erst jetzt? Ach jetzt. Was? Naja gut, ja. Krass. 2013. Ja. Wie viele paar Jahre. Sterne gibt es eigentlich auf dem Hall of Fame? Und wurden da schon welche revidiert mal, wo man im Nachhinein gesagt hat, so, okay, jetzt also wir sind vielleicht ja doch nicht dass mehr. Dass der Nobelpreis nicht zurückgenommen wird. Insofern glaube ich, dass in so ein Walk-Ding sie erst recht nicht zurückgenommen wird. Ich hätte es auch nicht, wäre mir nicht bekannt, dass der irgendwann zurückgenommen wird. Aber ich sag dir gleich mal, wie viele das sind. Das sind nämlich sau viele. Ja. Auf diesem Abschnitt sind derzeit 2663 Sterne eingelassen. Wow, okay, so viele, krass. Also ja, das ist quasi, kriegt jeder ein. Ja. Das ist wie Udos Podcastpreis. Kriegt einfach jeder ein. Wenn du einen Ton halten kannst, kriegst du einen Stern. Ja, aber eigentlich sind da auch so, ja doch schon, ne, auch durchgehend Musiker irgendwie mit drin, weil eigentlich ist es ja eine Schauspielerehrung hauptsächlich, oder? Ja. Okay. Weiß ich gar nicht. Überlege ich jetzt gerade selber, aber. Es werden Prominente geehrt, die eine wichtige Rolle in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie spielen. Ich bin nämlich jetzt draufgekommen, weil ich mich nach der letzten größeren Bonusfolge, wo wir ja mit einem Gast noch gearbeitet haben, der hat ja erwähnt noch, dass er, dass man so über die Sachen, die Gabayer von sich gibt und so, mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Ne? Bin ich auch völlig bei ihm. Das ist schon, also ich sag mal, recht populistisch und jetzt auch nicht besonders und eigentlich auch schon recht frauenfeindlich, was der gute Herr von sich gibt. Und es gab da halt einen größeren Diskurs auch darum, dass viele Leute gesagt haben, den Karl-Valentin-Orden, den er da gekriegt hat, der soll ihm nicht gegeben werden, weil Karl Valentin mit sowas garantiert nicht einverstanden gewesen wäre. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, du übergibst ja posthum im Namen einer Person immer wieder Preise an Leute, die sich ausgezeichnet haben, kannst dir aber die Person nicht mehr fragen. Und jetzt laufen da so die Meinungen auseinander, hätte das die Person so gewollt, ne? Und das finde ich ja ganz interessant, dass du ja bei sowas wie so einem Walk of Fame theoretisch ja auch immer die Möglichkeit hast zu sagen, nö, im Nachhinein, wir klopfen das Ding wieder raus und nehmen die Leute wieder runter. Jetzt auch nicht ganz ohne Grund gerade mit der ganzen Diskussion um die Doku rund um Michael Jackson, die ganze Geschichte. Es sind ja auch viele Sachen, wo man im Nachhinein sagt so, Anerkennung, sollte man da wieder Sachen zurücknehmen, zurückschrauben. Ja, weiß ich nicht genau. Also ich meine, es geht ja da um eine Leistung in der Unterhaltungsindustrie und da ist halt die Frage, ob man das dann losgekoppelt von der Person dann irgendwie oder von dem Privatleben der Person irgendwie betrachtet oder nicht. Das ist ja so eine Grundsatzdiskussion. Naja, also ich wüsste nicht, dass da Dinge wieder runterkommen, aber es wäre natürlich technisch ganz einfach machbar. Also es gibt ja Preise, die wurden auch schon aberkannt wieder und ähnliches. Ich fand es damals super, da wie verranzt dieses ganze Walk of Fame-Ding ist. Das hat mich völlig geplättet, als ich da mal irgendwie. Ja, ist das nicht auch, dass schon Leute da einzelne Sterne zertrümmert haben von Leuten, die. Also, ich glaube, Trump hat doch sogar einen, oder? Oder irgendjemand, der ziemlich nicht mehr so gut ankommt, hat einen, der auch schon zertrümmert worden ist von Leuten, die halt die Person, wie gesagt, wer auch immer das jetzt war, doof fanden. 2007 erhielt Donald Trump seinen Stern für seine Fernsehsendungen. Der Stern wurde wiederholt beschädigt, zuletzt im Juli 2018 durch einen 24-Jährigen, der dafür wegen mutwilliger Beschädigung angeklagt wurde. Ja. Der Stadtrat von West Hollywood forderte im August 2018 die Entfernung des Sterns, da Trumps Verhalten gegenüber Frauen und Einwanderern sowie seine Ablehnung von Klimaschutz nicht mit den Werten dieser Region zu vereinbaren sein. Oh ja. Damit wird erstmals die Entfernung eines Sterns diskutiert. Na schau, das sind alle unsere Fragen beantwortet. Der Hammer! In einem Absatz auf Wikipedia. Danke, Wikipedia. Der Wahnsinn. Zehntens. Lieber Gott, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? Meine Freunde fahren alle Porsche und ich muss aufholen. Tja. Ich muss aufholen. Das habe ich immer nicht verstanden, was ihr da... Das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Ah, okay. Ergibt total Sinn. Ja, I must make amends, das kann man, das ist irgendwie auch mit, ich muss aufholen, auch irgendwie nur so erklärend übersetzt. So. Ja, aber ich habe das auch nie so komplett durchdacht, was dieser letzte, also schon, was es grob heißt, aber das ist, finde ich, eigentlich eine ganz treffende Übersetzung. Schön. Danke, die ist von mir. Ja. Glaube ich. Ich keine Ahnung. Ich habe diesen Zettel heute gefunden. Habe mir gedacht, wann habe ich denn das geschrieben? Aber ich nehme an, dass ich bin mir nämlich meistens zu fein, irgendwelche Übersetzungen aus dem Internet zu klauen. Vermutlich ist sie tatsächlich von mir. Da darf ich euch eigentlich auch euch beide mal fragen. Habt ihr euch mal wirklich so Notizen gemacht, so entweder mitten in der Nacht oder keine Ahnung oder angetüttelt oder übernächtig oder also, ihr wisst aber nicht mehr und packt da wieder was Kriterien raus? Ja, aber zieht dann wieder so einen Zettel raus, denkt ihr, was ist denn das, lest es und schließt dann wirklich auf irgendwas, also wo dann nicht nur totaler Schwachsinn draufsteht. Nein. Also ich habe einmal in einem hardcore angetrunkenen Zustand versucht, einen Artikel zu schreiben, damals noch, ich glaube, für die PC Action. Mhm. Das habe ich am nächsten Tag rausgezogen und habe mir gedacht, alter Falter. Ja, das war aber auch schon alles in der Richtung. Ich habe mal im jetzt wird's nerdig. Ich habe mal im Kopf Software entwickelt, im Kopf weiter. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, du musst die Variable erst initialisieren und sie dann in der Schleife zurücksetzen. Was? Ich hab's mal auf dem Zettel. Nächsten Morgen drauf geguckt, an den Rechner gesetzt. Oh shit, das war das Ding, was ich gestern den ganzen Tag nicht hingekriegt habe. Ach, und es war dann wirklich richtig gelöst, oder was? Ja. Da hat mein Hirn offensichtlich einfach irgendwie den Kram weitergekaut, an dem ich abends nicht mehr weiterkam. Tja. Das soll passieren manchmal, ja. Das ist voll gut. Ja, das ist mir seitdem ehrlich gesagt noch nicht nachhaltig wieder passiert. Aber es gibt ja Untersuchungen, dass man zum Beispiel, wenn man wirklich was lernt, drüber schläft, am nächsten Tag das deutlich besser Intus hat, als wenn du nicht drüber geschlafen hast. Also vereinfacht gesagt, vielleicht defragmentiert das Hirn einfach nachts mit irgendwelchen Krams nochmal in der Gegend rum, sodass es am nächsten Tag besser verfügbar ist. Aber ich bin kein Wissenschaftler. ist deine Ausrede für alles, ha? Ja. Ich bin kein Mensch. In allen Lebenslagen, auch so beim Einkaufen oder so, ich dränge mich einfach vor und sage dann, ich bin doch kein Wissenschaftler. Kennt ihr einen Mann namens Ray Harryhausen? Ja. Klar. Das ist ein sehr schöner Name. Echt, kennt ihr den? Ja, der hat, Stern. Der hat so Animationen, war das nicht der Animationskünstler für, wie heißt denn das, irgendwas mit Dingsbums und die Argonauten? Genau, und irgendwas mit Titanen. Ey, ihr kennt den halt wirklich, geil. Klar, ja, ne, fand ich, ist mir gerade ins Auge gesprungen. Ganz groß in Special Effects mit Clay. Genau, der hat so Animationsfilme, gerne auch so mit Monstern und sowas, immer so diese Animationen gemacht. Der war das so ein Vorreiter von Practical Effects. Verrückt. Stop Motion ist der. Genau. Aber ein toller Name, du hast völlig recht. Ja, ist mir gerade irgendwie ins Auge gesprungen. Ja. So, ich glaube, es wird auch jetzt langsam spät. Ja, ansonsten, ihr könnt, unsere Hörerinnen und Hörer können uns einfach auch mal Fragen stellen, finde ich. Ihr könnt uns auch 1 Million Euro überweisen. Ja. Also es steht euch vollkommen frei. Ja, oder ihr stellt uns mal Fragen. Macht einfach bei Twitter wie heißen wir nochmal? Das Ach, oder? Oder Ach Podcast. Ich vergesse es jedes Mal. Ich würde jetzt ja sagen, sucht einfach nach Ach, aber das ist vielleicht gar nicht so zielführend. Aber ja, wenn man Triumvirat in irgendeine Suchmaschine eingibt, dann kommt man sehr oft bei uns raus. Oh, wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich wie heißt das Wort? Kicke off initiiere unseren Deezer-Stream, das haben wir noch nicht gemacht. Na dann. Liebe Grüße an dich, Julia, an der Stelle. Dieser Stream wird kein leichter sein. Tatsächlich sind wir bei Google unter dem Begriff Triumvirat nicht auf den ersten 2 Seiten. Mist. So auf den ersten 3 auch nicht. Naja. Auf den ersten 4 auch nicht. Auf den ersten 5 auch nicht. Moment. Das gibt fünfte Seite. Wie für so eine alte Zigarettenmarke, am besten in einer ohne Filter, so ein Kenner schätzen und lieben den wahren Geschmack. Ja, hey, der Teaser-Text hier von unserer Webseite, der ist ja voll gut. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Den hast du auch 3 gut Männer, geschrieben. Ein Thema und viele Überraschungen. So habt ihr die Geschichte noch nie gehört. Das trifft es doch eigentlich sehr gut. Na dann. Verrückt. Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Jürgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und unseren Hörerinnen und Hörern da draußen einen, was auch immer es ist, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, einen schönen Mittag, einen schönen Tag draußen, einen schönen regnerischen Tag, einen schönen sonnigen Tag, einen schönen Tag, was auch immer es ist. Tschüss. Tschüss.